SWR 3 Abendstudio. Meine Damen und Herren, wir setzen heute Ursula Krechels Trilogie der Dienstbarkeit mit dem zweiten Hörspiel Der Kunst in die Arme geworfen fort. Dieses Stück arbeitet mit literarischen Texten verschiedener Stilhöhen, geschrieben von Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Einige wenige Frauen dieser Zeit ergreifen einen Beruf, der sie aus der geistigen Enge herausführt und doch auch in der Einsamkeit der häuslichen Tätigkeit fesselt. War der erste Teil der Trilogie Das Parkett, ein spiegelnder See, der sich mit dem Leben der Dienstmädchen zur Jahrhundertwende beschäftigte, mit den Mitteln der historischen Dokumentation geschrieben, so ist das Formprinzip des zweiten Hörspiels die Gleichzeitigkeit, die hohe und die triviale Literatur, der Anspruch auf Kunst und die Beschränkung des Alltags mischen sich. Hören Sie nun unter der Regie von Jutta Brückner Der Kunst in die Arme geworfen. Eine Kantate für Sprechstimmen und das 19. Jahrhundert von Ursula Krechel. Ich bin eine euphorische, jugendlich begeisterte Liebhaberin der literarischen Kunst. Rotwangig. An manchen Erfahrungen mangelt es mir. Meine Stimme ist rau, wie die einer Lehrerin, immer ein wenig überanstrengt, vielleicht einen Ton zu laut. Ich spreche nicht gern mit meiner Stimme. Ich spreche lieber in der dritten Person, wenn ich von mir spreche. Sie, die ich bin, spricht mit gepflegter Makellosigkeit. Woher nimmt sie die Leidenschaftlichkeit, die Hingabe an die Literatur? Man weiß es nicht. Es gibt Abgründe, zu denen sie sich selbst nicht vortastet. Ich habe den Ernst einer Frau, die weiß, was sie tut. Nicht jung, nicht alt, uneitel, ruhig. Ich spreche ungern. Ich schreibe. Ich habe auf Wiesen gelegen. Ich kenne die Sprache der Kühe und Kälber. Meine Stimme hat sich gegen einen Wasserfall erhoben. Eine Stimme vom Land, breit und schwer. So soll sie bleiben. Oh, was für ein schönes Zimmer. Was für ein wunderschönes Zimmer. Ein künstlerischer Raum. Jasmin, der tut den Augen so wohl. Meine gequälten, überanstrengten Augen. Nehmen Sie Kamillenkompressen. Der Lichteinfall. Die Ruhe. Die Schönheit des Fensterkreuzes. Was für ein schönes Zimmer. Ich könnte hier ein solches Zimmer. Hätte man ein solches Zimmer. Wäre es sehr unbescheiden, es zu wünschen. Ich könnte hier ein Zimmer ganz für sich allein. Ich wagte es nicht. Ich könnte hier. Sehen Sie die bemooste Regenrinne? Die Leichtigkeit, mit der die Tropfen von ihr abperlen. Sehen Sie, da geht ein Mann mit einem Parapluie die Regenrinne entlang. Ach, meine Augen. Sie irren sich, Liebe. Ein Kolkrabe badet in der Regenrinne. Ich könnte hier. Ein vor langer Zeit begonnenes Werk vollenden. Tun Sie es. In einem Zimmer für mich allein. Tun Sie es. In einem Zimmer. Irgendwo. In einem Zimmer. Schön. Auf meinen Schultern trage ich das Alphabet. Ich muss ordentliche Schritte machen, einen vor den anderen. Vom E zum F, vom F zum G. Herausgabe, Befußnotung, Veröffentlichung, wann und wo, zitierfähig, besonders erwähnenswert. Luise Frasdorf, nicht, das Werk zu schmal, abgebrochen. Thekla Fransen, ja, vielleicht. Aber verheiratet, verwitwet, wieder verheiratet. Wie aufzufinden unter fremden Namen? Aufschieben. Freidorf Alberta. Bin erst beim G und das Alphabet ist mein Kreuz. Wurde in Minden in Westfalen als Tochter eines Kaufmanns geboren. Mein Vater pflegte mit großer Vorliebe die romanische Sprache. Tochter eines Arztes mit poetischer Natur und einer begabten Mutter. War frühzeitig... Mit 3 Jahren verlor ich den Vater, worauf die Mutter mit uns Kindern ins Elternhaus übersiedelte. Tochter eines fürstlich lobkowitzschen Ökonomiebeamten verlebte ich eine glückliche war Kindheit. War frühzeitig bestrebt, sich auszubilden. Sorgen um ein großes Hauswesen, Mutterschaft und besondere über Schicksalsschläge. Die ich vieles in sonnigen Kulturen viel als Kind. Erregte bereits in der frühesten Jugend große Hoffnungen hinsichtlich einer außergewöhnlichen Begabung. Das machte beobachtend, still und ernst. Kaum 14 Jahre zartes, alt. Noch ein zartes, schwächliches Leben. Verfasste ich ein Drama, Virginia. Ihr Unterricht in Musik erhielt sie am Konservatorium in Leipzig. Sie, die von sich in der dritten Person spricht. Welches in meiner Vaterstadt mehrfach das Bühnenlicht nach. Sorgfältige Erziehung verbrachte meine Jugend in fast klösterlicher Einsamkeit. Geschwister keine... Vom Publikum enthusiastisch aufgenommen war ich als die kleine Dichterin. Kurze Zeit... Den glühenden Wunsch, zur Bühne zu gehen, widersetzte sich die Mutter. Kurze als Zeit... Als viertes von 8 Kindern... Talent machte sich früh geltend. Ich weiß nicht mehr, wie es kam. Ich konnte es nicht verhindern. War nicht stolz, schämte mich nicht. Plötzlich hatte ich mein erstes Gedicht weiter, geschrieben. Weiter. Eine Erziehung, wie sie im Buch mit steht. Mit äußerster Härte, selbstverständlich. Ruhig, ruhig, mein Herr. Anleitung zum Leben einer Frau. Aufgeschlagen, ein offenes Buch. Nimm dich zusammen, es wird schon gehen. Gelänge mir eines... Ein Frauenleben ohne Fehl ein und Tadel. Ein Gedicht ohne Fehl und Tadel, das meine Hand überdauert. In einem einzigen Rausch gelebt, gelesen, geschrieben. Nein, nein, es wird schon gehen. Keine Ansprüche stellen. Nie kam ihr der Gedanke, die Kunst mit Geld zu beflecken. Nie kam ihr der Gedanke, herauszusteigen. Links und rechts zu schielen, wie ein Taler abfallen, wo sie sich eine Pfründe schaffen könnte, wenn das kleine Erbe, das sie verzierte, aufgebraucht wäre. Auf der Schaukel sitzend, hoch hinaus, immer höher hinauf, atemlos, wegstürzen, schon als sehr kleines Mädchen. Nie wieder der Gedanke an das niedere Gemeine. Eine hohe, schöne Kunst. Enthusiastisch aufgenommen. Den glühenden Wunsch. Entfesselt. Das gefesselte Talent noch höher gedrückt. Höher, immer höher. Ein Werk auf das andere getürmt. Ein reiches Leben. Ein Gefühl höher, wie... Höher. Höchstes Glück. Höher. Die Sperrsitze voller Möwen, Kolibris auf den billigen Plätzen. Ein Sturm, der Lüster zittert, meine Knie zittern, dumm wie eine Maus stehe ich da. Nein, ich kann mich nicht mehr verkriechen, das Wasser steht mir zum Halse. Die Pinguine krächzen, die Möwen hacken sich gegenseitig mit ihren Schnäbeln. Eine stürzt auf mich zu, ich will fliehen, unter ihr wegtauchen, aber da fällt ein Segel auf mich herab. Der Vorhang schließt sich, ich werde von einem Pinguin vor den Vorhang gezerrt, meine Knie zittern, ich knickse, ich habe ein Stück geschrieben und jetzt hacken sie mich in Stücke. Ich habe ihnen eine Tragödie geliefert. Und jetzt ist das Spiel aus, die Leichen stehen auf, die toten Vögel sitzen auf den Gräbern mit aufrechten Hälsen, die Köpfe zur Seite geneigt. Sie wird schon kommen, die Gelegenheit. Tritt ab, reim dich oder ich fress dich. Also fressen Sie mich. Kaum 14 Jahre alt, wusste ich alles. Das Meer tobte. Ich stand in der Brandung im weißen Kleid und wollte nicht gerettet werden. Ein Pinguin drückt mir einen Kuss auf den Handrücken. So feucht, dass die Nässe sofort meinen Glasierhandschuh netzt. Ich bäume mich auf, werfe mich der Flut entgegen. Da klatscht mir etwas Feuchtes, das einen fremden Geruch ausstrahlt, ins Gesicht. Ich wende den Kopf ab. Möwen, Möwen, überall Möwen. Jemand bückt sich und hebt einen Strauß Maßliebchen auf. Ich wische mir übers Gesicht. Kein Möwendreck. Jemand drückt mir einen Strauß in die Hand. Ich weiß alles. Ich trete auf meinen Saum. Eine bekannte und aufgesuchte Persönlichkeit der kleinen Metropole. Da geht ein Geschnatter und Rucken und Flügelschlagen durch die Pinguine. Kerzengerade stehen sie. Stille wird es auf einmal. Ich höre ihre Atemlosigkeit in den Ohren rauschen. Was ist? Frage ich. Jemand deutet auf die Hofloge. In der Hofloge schlug ein Pfau sein Rad. Man trug mich weg. Ich sah eine weiße Hemdbrust über mir aufgespannt. Jemand setzte mir ein Glas Burgunder an die Lippen. Der Großherzog, wisperte es um mich. Jemand, das muss mein Vater gewesen sein, trat dazwischen und sagte, machen Sie mir das Kind nicht besoffen. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben gewesen. Alles in ordentlichen Karteikästen verzettelt. Schulbild, Neig, Hinterlass, unk, unk, unk, keine Silbe geht verloren. Wohlhabend und aufmerksam, mit Kunst und Wissenschaft verwoben und Vater und Mutter und doch, Punkt. Hinterlassung bedeutender Schulden, Punkt. Der Kabinettsrat. Dank des Kabinettsrats, dank dem Kabinettsrat, Dank. Ratsame Mitarbeit bei Zeitungen und Zeitschriften. Kam in ein deutsches Institut in Chur, wo selbst mir das Gebiet der deutschen Literatur erschlossen wurde, in das ich mich mit Liebe und Begeisterung vertiefte. Lebte sodann als Kommunallehrerin, schriftstellerisch für die Frauensache tätig. Habe mit 18 Jahren das Lehrerinnenexamen für die höhere Töchterschule absolviert. Eine Reihe von Jahren Seminarleiterin in Montabaur. Veröffentlichte in verschiedenen Zeitschriften, unter anderem in der Gesellschaft. Und veröffentlichte viele lyrische Gedichte, die später in einem Band gesammelt erscheinen sollen. Gymnasialausbildung, Gernrode, Grevelpunkt, Privatbibliothek, Griseldis, Geschütz, Grabenkämpfe nebst der weitere Abkürz Nachforsch, unk, unk, unk, Handapparat, Fehllisten, Mitteilung an die Herausgeber. Alles ruhig gehalten, aber in großer Erwartung. Immer bestrebt, mit Ernst und Fleiß die aufgetragenen Studien. So viele Kinder, so viele Esser am Tisch, aber die Liebe zur Literatur. Zu einer bekannten und aufgesuchten Persönlichkeit der kleinen Metropole. Brach sich ihre Bahn. So wurde ich Erzieherin, sah den Kindern ins Gesicht, ließ mir ihre Hände zeigen, saubere Fingernägel, darauf bestand ich, eisern, aber lustlos. Und in Wirklichkeit sah ich Zeilen vor mir, steigende, fallende. Und wenn die Kinder sich prügelten, fielen die Zeilen ineinander, verwirrten sich. Und ich hatte sie verloren. Von Reisen heimgekehrt, mit tiefer Freude, Jetzt wird sie, die von sich in der dritten Person spricht, mit Ernst und Fleiß meine Studien der Sprache in sich freien Lauf lassen. Ein Drama. Sprachen Sie von einem Drama? Ich glaubte, mich zu hören. Gut Ding will Weile haben. Nun, Schluss mit den Sturzbächen. Ganz Hamburg steht unter Wasser. Es muss geschieden sein. Alles, was du getan hast, war recht von dir. Aber weiter. Es war recht von dir, mich als armen Student in dein Bett zu nehmen, mir deine Schränke zu öffnen. Jedes Sauerkraut, das du mir gekocht hast, hat mir noch geschmeckt. Am Speck fehlte es, doch davon nichts mehr. Was war, war gut. Der dänische König hat mich ein halbes Jahr lang genährt. Er hat mich bei meinem Namen rufen lassen. Er wird ihn sich merken müssen. Friedrich Hebbel. Einmal wird es heißen, dem habe ich den Steigbügel gehalten. Du hast mich jahrelang genährt. Das war recht. Jetzt ist alles aufgebraucht. Ich muss weiter. Noch ein Stück schreiben, ein Stück nach dem anderen, ohne dass mich jemand inkommodiert. Nach Italien will ich. Nach Wien aufs Theater. Pass auf, eines Tages werde ich noch eine Burgschauspielerin heiraten. Die spielt alle meine Rollen aufs Trefflichste. Mit 28 Jahren... Hat sie sich einen wirklich? Österreichischen Offizier? Sie hat sich tatsächlich... Nein. Einen österreichischen Offizier? Sie hat sich mit einem österreichischen Offizier Werke verheiratet. Hat sie Werke? Vor ihrer Verheiratung? Vor ihrer Verheiratung Werke? Hat sie Werke? Nach ihrer, Werke Verheiratung, ihrer Verheiratung? Eine kleine Novelle alle nicht gedruckt. Alle nicht gedruckt? Hat sie wirklich... Ihre Werke vor ihrer Verheiratung sind alle nach nicht gedruckt. Ihrer Verheiratung? Ihre Eltern waren prinzipiell gegen ihre absonderliche Liebhaberei. Ein österreichischer Offizier... Ein österreichischer Ihr Mann war auch dagegen. Offizier. Heirate, schenke vier Kindern das Leben, wovon zwei starben. Wartete ich. Ins Erwachsenealter gekommen, wartete ich. Zu einer Heirat mit dem Rittergutsbesitzer von Dallwitz entschlossen. Verheiratete ich mich 1879 mit dem damaligen Dragonerlieutenant Dalmer. Die Ehe schien mir zum Fürchten. Ein gesundes Leben, alles in geordneten Zeit Bahnen. Zeit verging, meine Zeit war noch nicht gekommen. 16 Jahre blieb die Ehe kinderlos und in dieser Zeit fand ich Muße, mich weiter auszubilden und meinen Neigungen zu leben. Ein prächtiger Mann, ein stattlicher Mann. Nur ihre Liebe zur Kunst war ihm nicht geheuer. Kümmerte mich um alles und jedes. Schwere Geburten. Ein halbes Dutzend Blondköpfchen legen ihrer literarischen Tätigkeit Fesseln an. Ein Vertrag zur Erregung der gegenseitigen Furcht. Die meisten Werke freilich aus der kinderlosen Zeit. Aber auch später, als ich Mutter von zwei Knaben geworden war, dann kam noch ein Mädchen, blieb ich meiner literarischen Tätigkeit treu. Sie schrieb Milena, eine Geschichte aus Ragusa. Ich schrieb aus Palast und Hütte, Novelle. Ich schrieb dem Tode abgerungen, Roman, zwei Bände. Sie schrieb schwarze Märchen. Fühlend, dass man erst Welt und Menschen kennen muss, wenn man sie beschreiben will. Ich schrieb in letzter Stunde Novelle. Aber mein Drama Virginia, kennen Sie mein Drama Virginia? Hell dunkel, Spiegelungen, Osanna und andere Erzählungen. Schwertlilien, Im Zenit? Der Bergrat. Sie schrieb Die Amerikanerin. Sie kennen nicht mein Drama. Die Amerikanerin. Nie gelesen? Nicht? Elisens grenzenlose Güte wird mich in den Stand setzen, meine Schulden bei C abzutragen. Ihr und nur ihr danke ich, was ich bin. Und sie begehrt keinen anderen Lohn dafür als einen nicht gar zu unfreundlichen Brief. Habe ich Sie recht verstanden? Ein Drama geschrieben. Die Veröffentlichung steht kurz bevor. Nicht mit der Kneifzange anzufassen. Schreibt Gedichte, als würde man an ein tönendes Ofenrohr pochen. Zu leicht, zu schnell. Wer weiß, mit welcher Protektion. Ist es wahr, dass Sie einen Roman nach dem anderen verfassen? Beflissen. 7 Stück in 4 Jahren. Ich hatte leider nie die Gelegenheit, eines Ihrer Werke... Ich beginne mich mehr und mehr auszubilden. Wo hat sie das her? Ich treibe Milieustudien. Habe ich Sie recht verstanden? Ah, nicht der Rede wert. Müsste zunächst ein Milieu haben. Nehmen Sie, was Sie wollen. Meine Fantasietätigkeit ist rege. Habe ich Sie recht verstanden? 7 Romane? So werden sie auch sein. Zu leicht, zu schnell. Beflissen. Fingerübungen mit der Feder. Verse. Schönheit wie Gold, mühsam aus einem Bach gewaschen. Zur Messzeit zahlt der Verleger in bar. Habe ich Sie recht verstanden? In bar, ja. Zu teuer. Ist das Ihr Lebensunterhalt? Zur nächsten Messzeit? Ach, ich platze vor Plänen. Ein Buch nach dem anderen. Wie langweilig, ohne Rausch. Ohne Reue. Ich begebe mich ganz hinein. Sie, die Sie schon kennen, von der ich vorsichtig spreche, verborgen, rückversichert, lässt Ihnen ein Exemplar durch den Verleger zukommen. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen ein Exemplar. Habe ich Sie recht verstanden? Ich würde gerne das lesen. Das würde mich freuen. Verschonen Sie mich. Doch ich fürchte, enttäuscht zu sein. Nehmen Sie bitte. Ich bitte Sie inständig, verschonen Sie mich mit Vertrauensbeweisen. Das hätten Sie nicht sagen dürfen. Noch einmal und es gefällt mir. Weg, nur weg von allem. Man könnte sich ein Beispiel nehmen. Will ich Ihre Freundlichkeit bitte nicht länger beanspruchen bitte. Und mich entfernen, ehe Sie merken, dass Sie mich ennuieren? Vielleicht auch eine Anregung. Zumal die Honorare nicht hoch, nicht niedrig, kaum ausreichen, große Sprünge dringlich zu machen. Aber bitte ganz unverbindlich. Bitte ich Sie. Wenn ich mir's recht überlege... Was? Vielleicht doch. Wenn ich mir's recht überlege, ich lese keine Frauen. Bitte, ganz unverbindlich. Ich habe kein Zutrauen zu Ihnen. Was? Ich liebe die Frauen nicht, beneide die Männer, kann sie aber nicht achten. Zeigen. Mir einen Hut aufstülpen. Mich an ein Wolkenband zu binden. Mich mit der flachen Hand an einen Buchrücken zu klatschen. Mich ans Haus zu fesseln. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Mir eine Trense in die Nasenscheidewand zu jagen, damit ich schön im Kreis laufe. Immer rundherum. Ha, mir einen kleinen Mann ins Ohr setzen zu wollen. Ich werde mit dem Tintenfass um mich werfen, dann stünde der Leibhaftige vor mir. Alle Arbeit ist leicht, wenn sie getan wird. Ich werde es Ihnen schon zeigen, wie man mit Ihrem Werkzeug umgeht. Schöne Worte und Geld für eine Scheibe der Welt! Thank you. Mein Vater begegnete mir untertags, als ich an nichts dachte. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Zuerst erkannte ich ihn nicht. Mit strengem, doch gütigem Blick sah er mich an. Ich erstarrte, versteckte die Papiere, auf denen ich schrieb, sie hätten vor ihm keinen Bestand. Aber er schien sich nicht für die Papiere zu interessieren. Beachtete er meine Person? Da bin ich mir nicht sicher. Er trat leise zu mir hin, mit seinem schweren Körper. Er traf mich unangemeldet. Das Haar sprang ihm silbern um den Kopf. Er war stark geworden. Jetzt musste er das Wort an mich richten. Ich wollte es im Herzen behalten, treulich und weitergeben an den, der es hören wollte. Er sollte nur sprechen. Ich war ganz Ohr. Aber er nickte mir zu, hob eine feine, weiche, weiße Hand, wandte sich um und stieg in den Wagen. Der Wagenschlag wurde geschlossen, die Gardine vorgezogen. Da hob sich mir die Welt aus den Angeln. Der Kutscher knallte mit der Peitsche, die Pferde trabten los. Da erkannte ich den Vater, der nicht der Vater war. Er war Goethe und hatte nicht mit mir gesprochen. Besonders erwähnenswert. Herausgabe der Nachgelass.Schriften ihres verstorbenen, verdienten Vaters Kaltenbrunner, Querverweis Ernst Jakob Josef Theodor, für welche Pobelpunkt sie seinerzeit von Herzog Maximilian von Bayern, dem kunstsinnigen Vater der Kaiserin von Österreich Elisabeth, welcher mehrere Dichtungen Kaltenbrunners Querverweis in Musik gesetzt hat und mit diesem überhaupt im Schriftelpunkt verkehre gestanden, die große silberne Medaille für Kunst und Wissen erhalten. Die Jahre des Elends, des furchtbaren Kampfes waren vorüber. Ich kleidete mich ordentlich, kaufte gusseiserne Töpfe. Die Mutter saß mit einer Gobelinstickerei beschäftigt auf der Veranda und blickte nur selten auf. Der Briefträger grüßte schon von Weitem. Alles war gut. So viel Gewinn, dass sie das Haus, in dem sie jetzt wohnt und in dem sie ihrer Mutter ein zweites Heim bereitete, erwerben konnte. Die Erwerbung des Grundstücks ermöglichte auch die Ausführung des von ihr gehegten Planes, die Gründung eines Kinderge, dem sich später eine Fortbildungsanst und dann ein Seminar für Elementarlehrerinnen anschloss. Lehrer, Kindergartenersatz, Lehrer, Fortbildungskinderersatz, Ausbildungsseminar, Hilfsinstitut, Z-Ausbildung. Gründete den noch heute von ihr Geleitpunkt Lehrerinnen und Erzieherinnenverein, dessen Jahr sie herausgibt, Vierteljahr.Lieferung. Aber was sollte ich nun schreiben? Meine Bibliothek füllte sich. Feine, ledergebundene Bände. Briefschaften, Anfragen. Ich lehnte mich zurück, besaß vieles, was ich erstrebt hatte, und wusste nichts mehr. Aufgestiegen und abgefallen von der Leidenschaft. Mein Werk nach schweren Kämpfen erfüllt. So soll es sein. Soll es. könnte ich mich mitteilen? Jenseits der Bücher, so hoch hinaus und nun auf schmalem Grat. Die Verantwortung teilen, die Würde, die Bürde. Könnte ich mir eine Freundin schaffen unter den Erzieherinnen, eine Tochterfreundin. Aber sie wollen Schülerinnen sein, mit offenen Ohren und verschüchterten Gefühlen. Und meine Mutter stickt, umgarnt ihr Lebensende. Entstammt sowohl Väter- als mütterlicher S-Punkt Dichterfamilien, indem sie die Tochter des zu Wien 1867 verstorbenen bekannten oberösterreichischen Dialektdichters Karl Adam Kaltenbrunner sowie die Enkelin des 1842 verstorbenen Dichters Schleifer ist. Meine Mutter. Wo ist meine Mutter, meine Dichtermutter? Meine Großmutter dichtete nicht, meine Mutter dichtete nicht. Immer Kartoffeln geschält und Reisig aufgelesen fürs Herdfeuer. Auch momentan ist sie damit beschäftigt, anlässlich des 30. Todestages ihres Vaters, dessen Biograf abzufassen und beabsichtigt, dieselbe im Laufe des Jahres zu veröffentlichen. Ferner erachtete sie es seit 1885 als ihre Hauptaufgabe, die Dichtungen des Grafen Schack, Querverweis, durch Wort und Schrift, S.Bibel. zu erklären. Meine Mutter, wo ist meine Mutter, meine Dichtermutter? Meine Mutter dichtete nicht. Wo ist meine Dichtermutter? Hast du gerufen? Schlaf nur weiter. Was kostet die Welt? Einen Fuchs, einen Frack, eine Federboa. Einen Taler für 100 Schilling, für einen Rappen einen Schimmel, für Polen das Meer, für einen Karpfen im Frack. Einen Biertisch für eine Frau, einen Biertisch. Schöne Worte und Geld für eine Scheibe der Welt. Steuern für einen Taler, haarig wie der Fuchs. Für 100 Schilling einen Rappen, einen Schimmel. Für Polen das Meer, einen Teich für einen Karpfen, einen Schimmel. Einen Hut in der Hand kostet die Welt. Einen Biertisch für ein Kind ohne Federbohr. Für ein Kind mit Karpfen einen Rappen. Für 100 Schilling einen Taler. Senf für einen Rappen, ein Näpfchen Senf. So gehe ich aus dem Haus mit Fuchs, Frack, Federbohr. Verkauf den Fuchs einem Rappen für einen Schimmel. Kauf Käse auf den Schimmel für ein gesatteltes Meer. Einen Teich für eine Scheibe Welt. Einem Hans im Glück verkaufe ich meine Seele. Ihre tägliche Arbeit zur Gewohnheit geworden. Die Gewohnheit ein Laster, das Laster alltäglich. Sie schrieb den ganzen Sommer lang. Im September wollte sie fertig sein, dann im Oktober. Krankheit warf sie nieder. Bei Winteranfang wollte sie gewiss fertig sein. War sie fertig? Ganz weggetaucht in eine erfundene, wiedergefundene Welt. Freie Luft im Gebirge, angestrengtes Atmen beim Bergsteigen, eine ganz ungebührliche Anstrengung, der gleichmäßige Schritt beim Aufstieg, leichtfüßiger von der Frau, schwerer bei dem Mann. Vater, werde ich sagen, mir ist das Leben, das du mir vorgezeichnet hast, zuwider. Ich habe nicht umsonst Talent. Soll es verkümmern, weil ich eine Frau bin? Ich werde mich nicht verloben, wie du es wünschst. Ich werde mich nicht verheiraten, mit wem du ersehnst, dass ich mich verheirate. Noch vor dem Gipfel muss ich es ihm sagen. So kann er sich beruhigen beim Abstieg. Der Stein ist mürb. Gib acht. Ja, Vater. Der ruhige, gleichmäßige Schritt, Hummeln in der Luft. Wenn du erlaubst, werde ich ihm sagen, werde ich weiter in deinem Haus wohnen wollen, weiter in meinem Jungmädchenzimmer, weiter an deinem Tisch essen, weiter den Kopf über meine Papiere beugen. So sprach ich ihn an vor langem, noch ganz in mich selbst gekrampft. Oder sollte ich dich nicht fragen, Vater, ob du es erlaubst? Die Kunst, wie bescheiden ich ihr immer noch diene, fragt nicht nach Erlaubnis. Sie fragt nicht. Geh ruhig und langsam. Acht auf deine Füße. Sie fragt nicht, ich antworte nicht. Ich muss sprechen, Vater. Steinschlag. Geröll rutscht herunter. Sie schreit entsetzt auf. Der Vater stürzt in die Tiefe mit einem Aufschrei des Entsetzens. Hast du mich verstanden, Vater? Was frag ich, die Antwort steht längst fest. Rittergutsbesitzer von Dalwitz fragte und bat mich um meine Hand. Ich sagte bedingungslos ja. Man schickt sich, man spricht nicht mehr von sich, Pflichten, das Gut, die bessere Gesellschaft, die Geburt der dritten Person. Sie fügt sich. Das ist nichts für eine junge Frau, immer in den Büchern verkrochen. Der Hals wird faltig, der Rücken krumm. Wer soll denn ein Gesicht sehen, das zwischen die Buchdeckel geklappt ist? Da muss etwas faul sein. Also immer hurtig ran an den Speck. Die Hügel, die mich geboren haben. Die Bäche, die mich getränkt haben, die Wiesen, an die ich mich geschmiegt habe, mit welchen Namen habe ich sie genannt? Ich stromerte durch die geordnete Wildnis, die Füße in Brombeerranken verstrickt, den Kopf in die Wolken gereckt, pfeifend, wie nie ein Mädchen pfeifen gelehrt worden war. Ich pfiff mit den Staren und hätte doch mit den Tauben gurren sollen. Die Hügel nahmen mich auf. Bei Regen, bei Wetter. Und ich liebte sie. Ich war noch ohne Begriff, von nichts angegriffen, in niemandes Schule gegangen. So schuf ich mir einen Genoss, der keine Stube sah. Ich hatte ihn im Feld ausgesetzt. Er sollte freier sein als ich. Täglich besuchte ich ihn, riss mich los. Genoss, wo legen sich die Pferde nieder, wenn sie glücklich sind? Die Elefanten schleppen sich in den Urwald, weg von der Herde, wenn sie sterben wollen. Wo legst du dich hin? Wohin leg ich mich? Red, Genoss, ich spreche mit dir. Die Mutter hat mich wieder gescholten. Aus mir würde nie eine anständige Frau. Ungebärdig, ungehobelt, ungeschliffen, hieß es in einer langen Litanei und weiter solche Undinge. Bin ich ein Unmensch? So red. Wäre ich du, ich hätte längst mein Bündel gepackt, hätte mich anwerben lassen, als Gemeiner, als Löwenbändiger, als ein Niemand, der ein Jemand werden will. So nehme ich mit, Genoss. Ich will die Deine werden. Ich will. Antworte. Komm heim. Komm heim. Das geht nicht gut aus. Wirst mir noch ganz süchtig nach Freiheit, immer in der freien Luft. Genoss, ich will die Deine werden, deine oder keine. Ich will dich begleiten, wenn du aufbrichst, mit Stiefeln und einem Paletot um die Schultern, in Hosen, wie sie ein Mann trägt, will dein Genoss und Schüler sein. Bis morgen hast du Bedenkzeit, Genoss. Ich sprach täglich mit ihm, brachte ihm auch Nahrung, soweit ich sie selbst entbehren konnte. Ob er sie aß oder verschmähte, ich weiß nicht. Jedenfalls schnurrte er zusammen. Kläglich, was aus meinem Genoss geworden war, ich hätte ihn verstecken müssen, hätte ich ihn nicht erfunden. Er war mein Vertrauter und jetzt ein dürres Stück Holz. Seit ich in München bin, seit ich Klenzes gegliederte Fassaden sehe, seit ich in Schellings Kolloquien sitze, Grundzüge einer Philosophie der Offenbarung, was offenbart sich mir? Ich kann nur ein Wort denken, Hunger. Wenn ich an Elise denke, Hunger. Ich könnte mich sogleich auf den Postwagen setzen und nach Hamburg zurückreisen. Berge sind ein schlechter Ersatz für Menschen. Gefühle ein schlechter Ersatz für Nahrungsmittel. Bin zu Fuß über Heidelberg nach München gereist. Das Quartier für die ersten Tage, der Barbier, der Schuster, der meine Stiefel flicken musste, haben die letzten Groschen der Wegzehrung, die du mir gabst, aufgebraucht. Ich trage jetzt Schnurrbart und Bart unterm Kinn. Auch werde ich mir, wenn ich nur irgend kann, einen Hut anschaffen. Alles, was hier Kappe trägt, gilt für Student. Nun gehe ich herum mit zusammengekrampftem Magen auf schwankenden Beinen und denke nur eines: Hunger. Wie mag ich da meine Existenz als Schriftsteller begründen? Kein Gespräch will in mir keimen. Ich meide meine Kollegen. Fürchte, das Knurren meines Magens könnte jeden verscheuchen. Aber wahr ist, der Abschied ist ein bloßes Fegefeuer und die Hölle beginnt, wo die Reise aufhört und der neue Lebenskreis anfängt. Ich flehe um einen würdigen Stoff als Gefäß für meine vielfältigen Empfindungen. Doch weiß ich nicht, wie ich die Nacht überstehe, schlaflos vor Hunger. Beschränkung Herr werden, einmal eine Dame werden, Knöpfstiefel um die Knöchel, eine Feder auf dem Hut, aber die schreibende Hand fasst nur den Mangel, die Faust ballt sich um nichts. Krampf in der Hand. Nesselfieber. Meine Augen. Verfluchte Arbeit. Ins Papier gegossen. Aber wer nun einmal sich der Kunst in die Arme geworfen, den lässt sie nimmer los. Erst sollte sie Trost sein in herbem Leid, dann ward sie Freundin und zuletzt unentbehrliche Gefährtin. Von Frau von F. sind viele Romane, Novellen und anderes in Verschzeit erschienen. Wieder im F. Nachträge, Korrekturen, verstreute Blätter mir auf den Tisch geworfen. Spät. Heimlich ein anderes Leben gewünscht. Ein Leben, das aus den Buchstaben herausgefallen ist. Voraussetzungslos. Schön und wild. Häufig wanderte ich in der Nacht herum, schlaflos vom Tisch zum Bett, zum Tisch zurück. Mich hielt es nirgendwo bei keinem Menschen. Ich vergrub mich. Schließen. Aber ich hatte ihnen keine Mulde gegraben. Es gab keine Mulde, die ich ihnen hätte graben können. So grub ich in mir selbst, vergrub mich sommers wie winters in die Bücher, die mir erreichbar waren. Es waren nicht viele. Ich sah die Beschränkung, deren Ende den Horizont streifte in einem weiten Bogen. Hinter dem Horizont muss sie zu Ende sein, dachte ich. Ich schreibe den Horizont entlang. Meine Feder kratzt auf ihm. Entweder falle ich tintenklecksend in die Beschränkung zurück oder ich schreibe mich aus ihr heraus. So verbrachte ich die Nächte zwischen Tisch und Bett, schloss das Fenster vor dem Schrei der Vögel. Steh auf, rief es morgens im Haus. So stand ich auf und heuchelte ein normales Leben. Wie lang? Auf Elisens Sofa ruhte es sich ganz bequem. Ich war gegen jeden rauen Luftzug geschützt. Allein, ich hatte dafür auch gleich den Schnupfen, so wie ich ins Freie trat. Einer Liederseele wie Uhland mag das in sich gekehrte Schweigen geziemen, aber ein dramatischer Dichter muss auch persönlich etwas von einem Feldherrn haben. Wenn ich glücklich sein soll, so muss ich in der Mitte einer empfänglichen Umgebung stehen. Hast du nicht geschrieben, meine Briefe seien so voll von stammelnder Poesie, dass du einer tiefen Dichterseele ins Auge zu schauen glaubst, die nur darum nicht singt, weil sie ihr Innerstes durch Blicke auszudrücken vermag? Hast du dich nicht gefragt, was alle Schnorkeleien gegen meine einfach schönen Darstellungen und Schilderungen. Ich verlange nicht, dass dir das Verständnis der wahrhaften Dichternatur inniger geöffnet sei als Millionen. Obgleich es mir lieb wäre, wenn meine früheren Erklärungen über diesen Punkt schriebst dir als Fackel nicht gedient hätten. Dass ich einen Punkt erreicht habe, den du mit allen Kräften und mit allem Streben vielleicht nie erreichen und gewisslich nie übersteigen wirst. Du wirst es nie begreifen, weil du danach fragen konntest. Du hast mich nicht verstanden, du bist zu beneiden. Leider, liebe Elise, habe ich das Unglück von dir oft missverstanden zu werden. Du hast geschrieben, dass, wenn dir im Pantheon der Geister ein Denkmal gewiss ist, darauf wenig von dir, aber viel von mir zu lesen sein wird. Dem Wesen, das du nicht bloß am innigsten geliebt, sondern auch am meisten verehrt hast. Du kennst nicht den Wert und die Würde des Schweigens. Ich habe allem anderen entsagt. Ich will keine Freude, nichts mehr vom Leben wie meinen Rest von Kraft für die Kunst. Und wenn die Kraft noch einmal wiederkehrt, dann die ganze Kraft für die Kunst. Meine Wahl ist getroffen. Ich reise. Aufbrechen. So bin ich nicht Tochter, nicht Frau, nicht Mutter. Ja, Liebende, mit ungewissen Gefühlen, hingegeben. Aber wer will die Kraft? Die Verleger zahlen schlecht. Für die Zeitungen sind meine Novellen zu schade. Eindrücke, gesammelte Empfindungen und Erfahrungen gespeichert. So fühlte ich denn schon bei meinem ersten literarischen Probestück, dass ich tief unter meiner Aufgabe stand und dass meine Worte und Phrasen den Gegenstand der Schilderung für mich selbst verdarben. Meiner Mutter wurde eine der Beschreibungen gesendet, damit sie sehen sollte, wie klug und geschickt ich geworden wäre. Aber sie schrieb mir: Über deine schönen Redensarten habe ich sehr gelacht. Ich hoffe, dass du dir nicht angewöhnst, so zu sprechen. Übrigens fühlte ich mich durch diese Aufnahme meiner poetischen Fantasie nicht verletzt. Ich fand, dass sie ganz recht hatte und gab ihr zur Antwort: Sei ruhig, mein Mütterchen. Ich will nicht pedantisch werden. Und wenn ich dir zu sagen wünsche, dass ich dich liebe und verehre, will ich es dir immer so einfach sagen, wie ich es hier eben getan habe. Das Schreiben hörte nun also auf. Aber das Bedürfnis, zu schaffen und zu erfinden, quälte mich immerfort. Wenn meine durch Überanstrengung zerrüttete Gesundheit es zulässt, werde ich in 8 Wochen in München sein. So verlassen Sie uns? Das heißt, ich glaube an nichts mehr. Vielleicht werde ich bis dahin viel zu krank sein, um zu reisen. Dann ist es gerade 11 Monate, dass ich von dort fortging. Ich habe nichts verloren. Nicht klug, nicht dumm, nicht bürgerlich, nicht losgerissen von den Konventionen. Tastend, immer noch mit zitternder Hand schreibend. Es gibt nur die Kunst, nur die Arbeit, das Ziel, das riesenhafte Wollen. Sonst nur die große Entsagung. Sehnsucht nach einem liederlichen Leben. Jetzt aber will ich meine Zeit, meine Kraft nur noch für die Kunst. Seit 8 Tagen könnte ich arbeiten, wenn es nach meinem Willen gegangen wäre. 3/4 Jahr habe ich gearbeitet, davon 1/4 Jahr wirklich gearbeitet, so wie man arbeiten muss. Konzentriert auf nichts als... Die Kunst in die Arme geworfen. Alles andere durch meine Schuld, Dummheit, Widerwärtigkeit, Krankheit verloren gegangen. Weiter. Mich auf weiter. Sie gestürzt. Ein halbes Jahr. Sie mir einverleibt. Ein halbes Jahr werde ich noch verlieren, um wieder völlig kräftig zu sein. Nur noch wenig Zeit. Sie wird älter, bis sie 30 ist. Sehr 6 Jahre. Elend, wahnsinnig nervös. 1 Stunde im Balkonzimmer gesessen, am offenen Fenster, um wieder vernünftig zu werden. Arbeiten, arbeiten. Wenn ich 30 arbeiten. Bin, muss ich etwas können und ein Kind haben. Mich wegschenken, vergeuden. Aber man darf nicht. Im Gegenteil, eine Künstlerin hat die Verpflichtung. So möchte ich Sie nicht verstanden wissen. Die Verpflichtung zu einem anderen Grenzenlos. Leben. Mit schwachen Kräften, so wäre die Kunst auch schwach. Weg von allem, der Kunst in die Arme geworfen. Nimmt sie mich auf, stößt sie mich weg. Thank you. sagen. Ich werde sagen. Erlauben Sie, dass ich unaufgefordert eintrete. Können Sie nicht lesen? Die Sprechzeit ist an der Tür angegeben. Ich bitte Sie, gönnen Sie mir nur ein kurzes Gespräch. Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein. Wenn Sie Romane verfassen, der Markt ist gedeckt. Zur Messzeit ist alles verstopft. Über den Bogenpreis lasse ich nicht mit mir handeln. Es ist keineswegs meine Absicht, mit Ihnen zu verhandeln. Vielmehr bin ich zu Ihnen bereits in Geschäftsbeziehungen getreten. Da sei Gott vor. Ich pflege keine Geschäftsbeziehungen zu Damen. Geh zu deinem Leinenzeug und stör nicht die literarische Produktion. Meinen Sie diese literarische Produktion? Ich nehme einen Band in die Hand, goldgeprägt mit frischem Papiergeruch, und streiche über die Seiten. Und dies, spreche ich weiter, ist die literarische Produktion, die ich nicht stören soll. Ein junger Autor, den ich außerordentlich schätze, nur etwas schwierig, will nicht vor die Öffentlichkeit, vors Publikum. Und ist ein Mann. Gewiss. Sehen Sie, ich bin der Mann, der von Ihnen geschätzte Autor. Etwas schwierig. Gewiss. Wenn auch durch häufiges Kränkeln davon abgehalten, hat sie doch... Der private Bereich wird leicht überschätzt. Was von der Kunst abhält, versinkt. Was geleistet worden ist, zählt. Hat sie doch schnell nacheinander eine Reihe von Erzählungen veröffentlicht. Sachliche Gesichtspunkte gehen vor. Wann, wo, welches Werk? Welches Werk wegen Kindbettfieber, Kinderkrankheit und Kindererziehung nicht geschrieben wurde. Tut der Ordnung des Alphabetes keinen Abbruch. Den 31. Dezember 1854, Elise ist nicht mehr. Am 18. November gegen Morgen ist sie verschieden. Lange vorher schon war für sie nichts mehr zu hoffen und also nur der Tod noch zu wünschen. Gearbeitet. Güges und sein Ring. Neue Bekanntschaften Putlitz und Üchtritz. Alles Übrige geblieben, wie es war. Möge es auch fernerhin der Fall sein. Ich beschäftige mich mit dem, was ist. Meine langjährige Sammlung ganz ohne bestimmte Idee. Die vorhandenen Verzeichnisse schienen deshalb nicht zuverlässig und erschöpfend, weil eine große Zahl der Frauen nicht unter ihrem weiblichen Namen ihre Arbeiten der Öffentlichkeit übergeben haben. Hinzu kommen die Verheiratungen, Scheidungen, Witwenschaften, so wieder eine Ordnung herrschte. Dem Vorurteil sich beugen. Dennoch fühlt er, der Herausgeber, ich sehe wohl, wie weit die Ausführung hinter dem vorgesteckten Ziel zurückbleibt. Billiger und nachsichtiger wird urteilen, wer mit diesem Fach der Wissenschaften vertraut ist. Dennoch fühle ich mich durch euer königliche Majestät huldvolle Erlaubnis, allerhöchst denen selben diesen literarischen Versuch zu Füßen zu legen, höchst beglückt. Die Herausgeberin kann es sich nicht versagen, an dieser Stelle auszusprechen, dass sie in ihrem Streben von beteiligter Seite nicht in dem Maße unterstützt wurde, wie sie es erwartete und wie es eine solche Sache verdiente. Verfasser würde, wenn er die Schwierigkeiten anfangs in ihrer ganzen Größe vorausgesehen hätte, die Idee ganz aufgegeben. Ja, solche Unternehmungen erfordern notwendige Unterstützung und einen gewissen Gemeinsinn. Alle diese Hemmnisse und Widerwärtigkeiten. Mit dem wärmsten Dank erkennt er die gütige und freundliche Gefälligkeit, womit mehrere sehr verdiente und geachtete Gelehrte und Literaturfreunde ihn mit zahlreichen Beiträgen und Nachweisen unterstützten. Minderten mein Bemühen nicht, das Erreichbare zu erstreben. Ebenso dankbar verehrt er die Beiträge und Sammlungen mehrerer geachteter Frauen, besonders der Frau C.P. in W. und Frau P.R.W., Frau C.H. von B. in Z., Frau C.H. von G., geborene von G., Frau von C.H. geborene von K., Frau von A und Frau von H, Frau D, G und Frau A, S, Frau C, S, geborene B. Mit bangen Gefühlen setzt die Herausgeberin ihr Werk in die Welt. Verfasser hofft, dass der hiermit übergebene Teil manche vorgefasste Meinung widerlegen werde. Gunderötchen, horch! Die Brüder haben mich schon tüchtig ausgepelzt. Psst, die Stiftsdamen beten. Und du nicht? Gunderötchen? Ich muss nicht beten. Ich leide an den Augen. Komm runter in den Garten. Das Licht kränkt mich. So komm ich. Sieh dich vor, Bettine, das Spalier. Du hast viel zu denken, aber doch bin ich immer voll Sorgen, wenn ich an dem Tag keine Briefe von dir hab, wo ich mir's in den Kopf gesetzt hab. Dann steigert sich's bis zur Angst, wenn noch ein Posttag vergeht. Und dann hilft mir's nur, wenn ich in der Sternennacht auf der Warte an dich denke. Aber du weißt, viel denken und oft schreiben ist gar sehr zweierlei. Auch hab ich die Zeit schrecklich viel Kopfweh gehabt. Die Brüder haben mich ausgepelzt. Ich soll mir häusliche Tugenden angewöhnen. Man spotte meiner allgemein, dass die Lulu eher geheiratet habe. Und dann meinte der Liebgutengels Franz ganz gutherzig, wenn ich ebenso viel häusliche Tugenden geäußert hätte, ich gewiss auch einen Mann bekommen haben würde. Ich sagte, er soll nur immer mitspotten. Jetzt ist nicht mehr Zeit, mich zu ändern. Und ich hätte gemerkt, dass man in einer glücklichen Häuslichkeit sonntags immer die Dachziegel gegenüberzähle, was mir so fürchterliche Langeweile mache, dass ich lieber nicht heiraten will. Du meinst, wenn du taumelst und ein bisschen trunken bist, das wäre unaussprechlicher Geist. Der Wind zaust mich und schüttelt mir alles aus dem Kopf. Wenn du meinst, ich könnte was dafür, dass ich nichts kann, da tust du mir Unrecht. Wenn du ein Knabe wärst, so würde ich dir prophezeien, dass du ein Held werdest. Da du aber ein Mädchen bist, so leg ich dir alle diese Anlagen für eine künftige Lebensstufe aus. Ich nehme es als Vorbereitung zu einem künftigen, energischen Charakter an, der vielleicht in eine lebendige, regsame Zeit geboren wird. Auch wie das Meer Ebbe und Flut hat, so scheinen mir die Zeiten zu haben. Wir sind in der Zeit der Ebbe jetzt, wo es gleichgültig ist, wer sich geltend macht. Weil es ja doch nicht an der Zeit ist, dass das Meer des Geistes aufwalle. Das Menschengeschlecht senkt den Atem. Sagen, ich sei unnütz, weil ich kein Geschäft treibe. Und doch arbeite ich durch den Einfluss, den ich auf manches Gemüt habe, für das Ewige. Wer ein Priester sein will unter den Menschen, darf nicht heucheln. Drum kann ich nicht umgehen mit den Pharisäern. Drum kann ich die Wahrheit nicht verschweigen. Dass mich meine Zeitgenossen nicht achten, daran liegt mir nichts. Wer einer besseren Lehre anhangt, muss das immer erfahren. Ich werde darum nicht untergehen. Leicht und unwissend, was ich tat, habe ich so die Schranke durchbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied. Und noch habe ich es nicht bereut, denn immer rein und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen. In einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ja, nach dieser Gemeinschaft hat mir stets gelüstet. Dies ist die Kirche, nach der mein Geist stets wallfahrtet auf Erden. Man muss sich nicht scheuen, das, was ich aussprechen will, auch in der unscheinbarsten Form zu geben. Umso tiefer und unwidersprechlicher ist's. Man muss nicht beteuern, weil das Misstrauen in die eigene Eingebung wäre. Gedichte sind Balsam auf Unerfüllbares im Leben. Nach und nach verharscht es, und aus der Wunde, deren Blut den Seelenboden tränkte, hat der Geist schöne rote Blumen gezogen. Lust. Viel Lust. Verlust an Lust. Viel Verlust an viel Lust. Lust. Viel Lust. Lust am Scheitern auf allen Ebenen. Unbändige Lust. Ich wüsste nicht. Woran Lust? Woran scheitern? Ich bin so kühn, nicht scheitern zu wollen. Habe ich Sie richtig verstanden? Eine alte Geschichte. Ich bin so kühn, nicht scheitern zu wollen. Eine alte Geschichte. Wenn Sie nicht scheitern wollen. Man wird Ihr Scheitern schon erklären können. Ich bin so kühn, nicht scheitern zu wollen. Ich will klüger sein als alle. Die Umstände. Eine unglückselige Anlage. Neigung zur Schwermut. Eine unglückselige Affäre. Missgunst. Bar jeder Protektion. Die unglückselige Anlage des weiblichen Geschlechtes. Nur zu, versuchen Sie. Längst als überwindbar angesehen. Man wird Ihnen die Gescheitheit mit dem Schüreisen austreiben. Man wird sehen, dass Sie eine Frau sind. Man wird sich blind stellen. Taub gegen Ihre Stimme. Aber meine guten Absichten, meine reinen Motive. Man wird Sie auf den Kopf schlagen. Die Kapazität ihres kleinen Gehirns, schon in Mitleidenschaft gezogen, in Zweifel ziehen. Man will sie unterschlagen. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Man wird sie unterschlagen. Sie werden unterschlagen. Aus dem Haus geworfen. Aus dem Lexikon geworfen. Zunächst doch einmal hineingebeten. Unbedacht. Ohne Gedächtnis. Flüchtig. Aus allen Bindungen gefallen. Will mich der Kunst in die Arme werfen. Tja, wegwerfen. Und Sie meinen, sie nimmt sie auf? Wenn Sie sich wegwerfen, Sie haben einen Ruf zu verlieren. Nur zu gewinnen. Mich selbst zu gewinnen. Wegwerfen, flüchtig, unbedacht. Auf die Verlustliste gesetzt. Diese ganze unselige Quälerei. Ohne Anstrengung. Ich sehe schwarz. Habe mich der Kunst in die Arme geworfen und war gefesselt. Gevierteilt. Ausgelöscht. Zwischen Buchdeckel gepresst. Ans Haus gefesselt. An den Tisch gefesselt. An die Schreibwerkzeuge. Taub und blind für alles sonst. Ich bin neugierig. Sinnlos. Und schön. Wie gewonnen, so zerronnen. Zerrinnen. Ausgelöscht sein. Gestorben sein. Lebendiger als tot. Unter Büchern begraben. Lebendig. Auf NDR 3 hörten Sie als zweiten Teil der Trilogie der Dienstbarkeit das Hörspiel Der Kunst in die Arme geworfen. Eine Kantate für Sprechstimmen und das 19. Jahrhundert von Ursula Krechel. Unter der Regie von Jutta Brückner sprachen Ilse Ritter, Lore Bronner, Ortrud Beginnen, Franziska Walser, Sabine Andreas, Magdalena Montezuma, Herbert Weißbach, Wanda Bräuninger, Erich Schwarz, Ernst Jacobi, Lieselotte Rau, Elfriede Irral und Sabine Sinjen. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1982. Den dritten Teil der Trilogie der Dienstbarkeit hören Sie am kommenden Mittwoch. Das neueste Stück von Ursula Krechel trägt den Titel »Näher am springenden Punkt«. Die Produktion von Hans-Gerd Krogmann mit Jutta Lampe als Sprecherin entstand erst vor wenigen Wochen im Hörspielstudio des Norddeutschen Rundfunks.